Sie werden es sicher etwas genierlich finden, meine Damen und Herren, wenn ich Sie anspreche. Ich weiß genau, dass ich betrunken bin, in Lumpen herumgehe. Und das ist etwas Seltenes in Gülden. Denn die Güldener sind saubere Leute, propere Leute, reiche Leute. Das sehen Sie schon in unserem Städtchen. Denn Bockmann floriert. Und die Platz an der Sonnehütte macht Geschäft wie der Deibel. Und die Wagnerwerke rentieren, dass die Güldener fett werden dabei. Aber so zwischen einer halben Flasche Steinheger und der anderen Hälfte habe ich einen klaren Moment. Und dieser klare Moment, meine Damen und Herren, ist ein schrecklicher Moment. Denn da kommt mir immer die Geschichte unseres Städtchens in den Sinn. Die wilde Mär vom Aufstieg eines verkrachten, verlausten Nestes zu einem blühenden Zentrum westeuropäischer Industrie. Jedes meiner Worte kommt von Herzen. Von einem verzweifelten Herzen. Denn damals, als diese verteufelte Geschichte anfing, war ich noch kein Alkoholiker. War meine Leber in Ordnung? Hatte ich noch Ideale? Die Ideale eines Gymnasialdirektors. Jetzt bin ich längst entlassen. Ja, so geht das eben. Dabei fing die Mär aufs Lustigste an. Kein Mensch dachte Böses damals, als Gülden noch Güllen hieß. Und die Güllener ihre Tage damit verbrachten, am Bahnhof zu sitzen, um den Zügen nachzustarren. Die Gudrun, Hamburg, Neapel. Um 11.37 Uhr kommt der rasende Roland, Venedig, Stockholm. Das einzige Vergnügen, das wir noch haben, Zügen nachschauen. Und so schauten sie denn auch den Zügen nach. Ihr einziges Vergnügen, das scheint übertrieben. Aber hätten Sie Güllen damals gesehen, Sie hätten Ihren Mercedes nicht angehalten. Das ganze Städtchen stank zum Himmel, und zwar nicht aus Reichtum wie jetzt, sondern aus Armut. Zerlumpte Kinder, zerlumpte Männer und Frauen, die Wagnerwerke, Schrott, die Plaza der Sonnehütte, ein Jammertal, Bockmann, eine Ruine, die Kirchenglocken versetzt. Dabei war es einmal anders gewesen. Es gab eine Zeit, da florierte Güllen, wenn auch nicht so wie heute. Und weshalb wir in diese Armut gerieten, hatten wir nie begriffen. Sie war einfach langsam gekommen, wie eine schleichende Krankheit, die man unterschätzt, bis es zu spät ist. Doch wie bitter auch unser Elend war, eine Hoffnung gab es doch immer. Und damals an einem heißen Herbsttag gegen Mittag, damals, als ich mit dem Bürgermeister und dem Pfarrer und dem Gemischtwarenhändler Alfred Ill zum Bahnhof schritt, war unsere Hoffnung so nah, so unmittelbar bevorstehend wie noch nie.